So, liebe Leute, das wär's dann mal wieder von Radio Schrottland gewesen. Gleich gibt's noch das Wetter und, ich mach's kurz, weil Mies mir gerade eine Wahnsinnsportion Eis vorbeibringt. Danke, Mies. Tja, so eine Hypnose ist schon was Feines, nicht wahr? Ja, schlaf dich schön aus und spar dein Taschengeld für den Fall, dass du mich nochmal hypnotisieren willst. Das Wetter! Das Wetter wird präsentiert von Ihrem Ritterbaumarkt Eisenach. Die Welt entstand aus einem Knall und der hieß Ur. Der Dieb verschwand nach Überfall ohne Spur. Ist's Wetter schlecht, so heißt es Un. Und wenn ein Werwolf schnurrt, dann hat das damit nichts zu tun.